Erster hört, was der Herr sagt. Geht zu den Bergen. Die Hügel sollen euch hören. Zweiter, ihr Berge, hört den Streit vom Herrn. Auch der Boden der Erde soll zuhören. Dritter, mein Volk, was habe ich getan? Habe ich dich schlecht behandelt? Sag es mir. Vierter, ich befreite dich aus Ägypten. Ich gab dir Mose, Aaron und Miriam als Anführer. Fünfter, denkt an König Balak und Bileam. Denkt an den Weg nach Gilgal. Sechster, was soll ich dem Herrn bringen? Soll ich ihm junge Rinder schenken? Siebter, will der Herr 1000 Schafe? Soll ich mein erstes Kind für meine Fehler geben? Achter, handle fair. Sei liebevoll. Lebe bescheiden mit deinem Gott. Neunter, der Herr ruft der Stadt zu. Kluge Menschen achten auf seinen Namen. Zehnter, haben böse Menschen noch Schätze? Benutzen sie immer noch falsche Maße? Elfter, kann ein Mensch gut sein, wenn er falsche Wagen und Gewichte nutzt? Zwölfter, die reichen Leute sind gewalttätig. Die Menschen lügen und sagen nicht die Wahrheit. Dreizehnter, ich werde anfangen, euch zu schlagen. Ich werde euch wegen eurer Fehler zerstören. Vierzehnter, du wirst essen, aber nicht satt werden. Was du sparst, nimmt der Krieg. Fünfzehnter, du wirst sehen, aber nicht ernten. Du wirst kein Öl und keinen Wein haben. Sechzehnter, ihr folgt den Regeln von Omri und Ahab. Die Menschen werden über euch lachen.